Yes, Freunde, hi und hallo. Ihr hört natürlich Enjoy und in den nächsten anderthalb Stunden heißt es, wie jeden Samstagabend ab 22 Uhr, Blank and Jones in the Mix. Diese Woche geht's los mit alten Bekannten, nämlich Project Medusa vs. Exor mit der Nummer Eclipse. Vielen vielleicht schon bekannt von The Mix Volume 2, die hatten wir damals ganz fresh als White Label. Jetzt kommt sie auch offiziell in die Clubs. Checkt's einfach mal aus. Lasst euch überraschen, in den nächsten Wochen gibt's davon auch noch ganz, ganz geile Remixe. Das hier ist jetzt allerdings erstmal der Original Soho Mix von The Mix Volume 2. Wir wünschen euch viel Spaß in den nächsten anderthalb Stunden mit Blank and Jones. Hier sind Project Medusa vs. Exor. in the mix. Enjoy. Enjoy the music. in the mix. In the mix. Enjoy the music. The music. The music. The music.